Leer ist das Vogelhaus. Als Edith es zum ersten Mal sah, musste sie lachen. Einen Augenblick glaubte sie, sich geirrt zu haben, aber als sie zur Seite trat und noch einmal hinsah, war es immer noch da. Nur etwas weniger deutlich. Ein Gesicht, wie das eines Eichhörnchens, mit dämonisch intensiven Augen, starrte sie aus dem runden Loch des Vogelhäuschens an. Es konnte natürlich nur eine Täuschung sein. Wahrscheinlich lag es an den Schatten oder an einem Astknoten in der hölzernen Rückwand des Häuschens. Die Sonne schien hell auf den kleinen Kasten, der in der Ecke zwischen Geräteschuppen und Hauswand aufgehängt und etwa 20 mal 25 Zentimeter groß war. Edith trat näher heran und stand jetzt etwa 3 Meter entfernt. Das Gesicht verschwand. Komisch, dachte sie, als sie ins Haus ging. Das muss ich heute Abend Charles erzählen. Aber sie vergaß es und sagte Charles nichts davon. Und 3 Tage später war das Gesicht wieder da. Diesmal sah sie es, als sie eben 2 leere Milchflaschen an die Hintertür gestellt hatte und sich wieder aufrichtete. 2 schwarze Knopfaugen blickten sie gerade und unverwandt aus dem Vogelhäuschen an. Und rundherum saß etwas wie bräunliches Fell. Edith fuhr leicht zusammen und blieb reglos stehen. Sie meinte, 2 rundliche Ohren zu sehen und einen Mund. Es war weder eine Schnauze noch ein Schnabel, aber er sah böse und grausam aus. Dabei wusste sie doch, dass das Vogelhaus leer war. Vor Wochen schon war die kleine Blaumeisenfamilie ausgeflogen, gerade noch rechtzeitig, denn Jonathan, der Kater der Nachbarn, hatte ein Auge auf die Jungen geworfen. Vom Schuppendach aus konnte er mit der Pfote bis in das runde Loch des Kästchens reichen. Charles hatte es damals ein wenig zu groß gemacht für Blaumeisen. Edith und Charles hatten Jonathan mit einiger Mühe ferngehalten, bis die Vögel ihr Häuschen verlassen hatten. Ein paar Tage später hatte dann Charles das Vogelhaus abgenommen, es war wie ein Bild mit einer Drahtöse an der Wand befestigt und gründlich geschüttelt, damit sich kein Schmutz darin festsetzte. Blaumeisen nisten zuweilen ein zweites Mal, meinte er. Bis jetzt waren sie jedoch nicht wiedergekommen, das wusste Edith, sie hatte darauf geachtet. Und Eichhörnchen wohnten niemals in Vogelhäusern. Oder vielleicht doch. Aber hier gab es ja gar keine. Ratten? Die würden sich doch nicht in einem Vogelhaus niederlassen. Außerdem, wie sollten sie da hinaufkommen? Sie konnten doch nicht fliegen. Das alles ging Edith durch den Kopf, während sie das starre, braune Gesicht anblickte. Und die scharfen Augen sie ebenso intensiv beobachteten. »Ich gehe einfach mal hin und sehe es mir an«, dachte sie und trat auf den kleinen Pfad, der zum Schuppen führte. Doch sie ging nur 3 Schritte weit, dann blieb sie stehen. Sie hatte keine große Lust, das Vogelhaus anzufassen und womöglich von irgendeinem unsauberen Nagetier gebissen zu werden. Heute Abend wollte sie es Charles erzählen. Sie stand jetzt nahe vor dem Vogelhaus und das Ding saß immer noch darin. Deutlicher als zuvor, von einer optischen Täuschung konnte nicht die Rede sein. Charles Beaufort, Ediths Mann, war Ingenieur für Datenverarbeitung und in einem Betrieb angestellt, der 8 Meilen von ihrem Wohnort entfernt lag. Als ihm Edith abends berichtete, was sie gesehen hatte, zog er lächelnd die Augenbrauen in die Höhe. »Tatsächlich?«, fragte er. »Ich kann mich irren, natürlich.« »Bitte nimm doch das Ding noch einmal herunter und schüttle es, damit wir sehen, ob irgendwas drin ist.« Auch Edith lächelte jetzt, nur ihr Ton war ernst. »Schön, das werde ich tun«, versprach ihr Charles bereitwillig und ging dann zu einem anderen Thema über. Sie waren noch beim Dinner. Edith musste ihn an sein Versprechen erinnern, als sie das Geschirr in die Spülmaschine stellten. Sie wollte gern, dass er nachsah, bevor es dunkel wurde. Charles ging hinaus, und Edith blieb an der Tür stehen und schaute ihm zu. Charles klopfte an das Vogelhaus und horchte. Dann nahm er es vom Haken, schüttelte es und drehte es langsam um, so dass das Loch unten lag. Wieder schüttelte er es. »Nicht das Mindeste drin«, rief er Edith zu, »nicht mal ein Strohhalm.« Er lächelte nachsichtig und hängte das Kästchen wieder an die Mauer. »Was du da wohl gesehen hast.« »Du hast doch nicht vorher einen Whisky getrunken.« »Aber nein, Charles, ich hab's dir doch beschrieben.« Edith kam sich auf einmal ganz leer vor, als sei ihr etwas weggenommen worden. Der Kopf war ein bisschen größer als bei einem Eichhörnchen. Die Augen waren blank und schwarz wie Knöpfe. Und der Mund sah irgendwie streng aus. Der Mund sah streng aus. Charles warf den Kopf zurück und lachte, als er jetzt ins Haus kam. Ja, angespannt, richtig böse, beharrte Edith. Mehr sagte sie nicht. Sie saßen im Wohnzimmer. Charles blätterte in der Zeitung und griff dann zu einem Ordner mit Geschäftsberichten. Edith hatte einen Katalog vor sich, aus dem sie Kacheln für die Küche aussuchen wollte. Was sollte sie nehmen? Blau-weiß oder blau-weiß-rosa? Sie war nicht in der Stimmung, das zu entscheiden, und Charles war bei so etwas auch keine große Hilfe. Er sagte immer nur freundlich, »Mir ist alles recht, was dir gefällt.« Edith war 34 und seit 7 Jahren mit Charles verheiratet. Im 2. Jahr ihrer Ehe hatte sie eine Fehlgeburt gehabt, an der sie im Grunde selbst schuld war, weil sie so panische Angst vor der Geburt gehabt hatte. Als sie dann die Treppe hinunterfiel, war das beinahe mit Absicht geschehen. Das musste sie, war sie ganz ehrlich, zugeben, wenn auch die Fehlgeburt dann einem Unfall zugeschrieben wurde. Zu einem 2. Kind hatte sie nicht mehr den Mut gehabt. Sie und Charles hatten darüber niemals auch nur mit einem Wort gesprochen. Sie fand, dass sie eine glückliche Ehe führten. Charles hatte einen sehr guten Posten bei der Firma Pancom Gerätebau und sie hatten mehr Geld und Freiheit als ihre Bekannten, die durch 2 oder 3 Kinder eingeengt waren. Sie hatten oft und gern Gäste bei sich, Edith vor allem im Haus und Charles auf dem 10 Meter Motorboot, wo sie zu 4 schlafen konnten. Bei gutem Wetter waren sie an den meisten Wochenenden auf dem Fluss und den inländischen Kanälen unterwegs. Edith war eine hervorragende Köchin, an Bord wie zu Hause, und Charles sorgte für Getränke, Angelgerät und Plattenspieler. Auf Wunsch tanzte er auch ein Solo zur Flöte. An diesem Wochenende blieben sie daheim, weil Charles einiges zu arbeiten hatte. Edith warf immer wieder einen Blick auf das Vogelhaus, war aber ganz beruhigt, denn nun wusste sie ja, dass es leer war. Wenn die Sonne darauf schien, sah sie nichts als ein blasses Braun in dem runden Loch. Das war die Rückwand des Kästchens. Und wenn es im Schatten lag, war das Loch ganz schwarz. Montagmittag stand sie im Schlafzimmer und bezog die Betten mit frischen Laken. Denn um 3 kam der Wäschemann. Als sie eine Decke vom Boden aufhob, huschte etwas darunter hervor, lief über den Fußboden und zur Tür hinaus. Etwas Braunes. Größer als ein Eichhörnchen. Edith schrak zurück und ließ die Decke fallen. Auf den Fußspitzen ging sie zur Tür und blickte auf die Treppe hinunter, von der sie die ersten 5 Stufen übersehen konnte. Was war das für ein Tier, das überhaupt kein Geräusch machte, selbst nicht auf nacktem Holzfußboden? Hatte sie sich auch nicht getäuscht? War da wirklich etwas gewesen? Doch sie war ganz sicher, es war kein Irrtum. Sogar die kleinen schwarzen Augen hatte sie erkannt. Es war das Tier aus dem Vogelhaus. Es half nichts, sie musste es finden. Der Hammer fiel ihr ein. Das wäre eine gute Waffe, falls sie eine brauchte. Nur war der Hammer leider unten. Sie nahm stattdessen ein schweres Buch und ging vorsichtig die Treppe hinunter. Aufmerksam sah sie sich überall um, als sich am Fuß der Treppe das Blickfeld weitete. Im Wohnzimmer war nichts zu sehen. Aber es konnte ja unter das Sofa oder unter den Sessel geschlüpft sein. Sie ging in die Küche und nahm den Hammer aus der Schublade, kehrte dann ins Wohnzimmer zurück und schob eilig den Sessel etwas beiseite. Nichts. Jetzt hatte sie doch tatsächlich Angst davor, unter dem Sofa nachzusehen. Die Decke hing fast bis auf den Fußboden. Sie schob das Sofa eine Handbreit von der Stelle und horchte. Nichts war zu hören. Es war ja immerhin denkbar, dass ihre Augen ihr einen Streich gespielt hatten. Sowas kam vor, ein Stäubchen, das einem vor den Augen verschwamm, wenn man sich gebückt hatte. Sie beschloss, Charles nichts davon zu sagen. Und doch, was sie im Schlafzimmer gesehen hatte, war realer, konkreter gewesen als das Ding draußen im Vogelhaus. Ein Juma, dachte sie eine Stunde später, als sie in der Küche Mehl über den Braten stäubte. Ein junges Yuma. Wo hatte sie das auf einmal her? Gab es so ein Tier überhaupt? Hatte sie vielleicht in einer Illustrierten ein Foto gesehen oder das Wort irgendwo gelesen? Edi zwang sich dazu, zunächst alles in der Küche zu erledigen, was sie sich vorgenommen hatte. Dann ging sie ins Wohnzimmer, wo das große Lexikon stand, und suchte das Wort Yuma. Es stand nicht drin. Diesmal war es offenbar die Fantasie, die mit ihr durchgegangen war. So wie vorher die Augen, die ihr das braune Tier vorgegaukelt hatten. Aber es war merkwürdig, wie beides zusammentraf. Als sei dies genau der richtige Name für das seltsame Tier. 2 Tage später, als sie und Charles ihre Kaffeetassen in die Küche trugen, sah Edith es unter dem Kühlschrank oder vielleicht hinter dem Kühlschrank hervorwetzen, quer über die Schwelle huschen und im Esszimmer verschwinden. Um ein Haar hätte sie ihre Tasse fallen lassen, die laut gegen die Untertasse klirrte. »Was ist los?« fragte Charles. »Da war es wieder«, sagte Edith blass. »Das Tier.« »Was für ein Tier?« »Das...« »Ich hab's dir nicht gesagt.« Die Kehle wurde auf einmal so trocken, als sei sie im Begriff, ein peinliches Geständnis zu machen. Das Ding aus dem Vogelhaus, das habe ich wieder gesehen, am Montag, oben im Schlafzimmer. Und ich glaube jetzt eben auch, gerade eben. Aber Liebling, im Vogelhaus war doch gar nichts. Ja, als du nachgesehen hast, da nicht. Aber das Tier rennt ganz schnell, beinahe als ob es flöge. Charles Gesicht nahm einen besorgten Ausdruck an. Er sah hinüber auf die Schwelle, auf der auch Ediths Blick lag. »Und jetzt eben hast du es auch gesehen?« »Ich werde mal nachschauen.« Er trat ins Esszimmer. Suchend sah er sich auf dem Fußboden um, warf einen Blick auf seine Frau, bückte sich dann nachlässig und schaute unter den Tisch und zwischen die Stuhlbeine. »Also wirklich, Edith!« »Schau doch noch mal ins Wohnzimmer«, sagte sie. Charles suchte im Wohnzimmer, etwa 15 Sekunden lang. Dann kam er zurück und lächelte. »Tut mir leid, Kindchen, aber ich glaube, du bildest dir das ein. Außer wenn es eine Maus war, natürlich. Vielleicht haben wir Mäuse. Ich will's ja nicht hoffen. Ach, es ist viel größer und außerdem braun. Mäuse sind grau.« »Ja«, sagte Charles obenhin, »aber nun lass nur, mein Herz. Du brauchst keine Angst zu haben, es wird dir nichts tun, es läuft ja weg.« Und mit einer Stimme, die nicht sehr überzeugend klang, fügte er hinzu, »wenn nötig, rufen wir den Kammerjäger.« »Oh ja«, stimmte sie sofort zu. »Wie groß war es denn?« Sie hielt die Hände etwa 6 Zentimeter auseinander. »So groß.« »Könnte ein Wiesel sein«, meinte er. »Es ist noch flinker als ein Wiesel und es hat schwarze Augen.« »Eben, da blieb es einen Augenblick stehen und sah mir direkt ins Gesicht. Ganz bestimmt, Charles.« Ihre Stimme kippte fast über. Sie zeigte auf die Stelle neben dem Kühlschrank. »Genau da blieb es eine Viertelsekunde stehen und...« »Komm, komm, Edith«, er drückte ihr den Arm. »Es sieht so böse aus. So, ich kann's gar nicht sagen.« Charles sagte nichts. Er sah sie nur an. »Gibt es ein Tier, das Yuma heißt?«, fragte sie. »Yuma? Nie gehört. Warum?« »Weil mir das heute auf einmal einfiel. Nur so. Ich dachte, weil mir das Tier immer im Kopf rumging und weil ich noch nie so eins gesehen habe, wäre es möglich, dass ich den Namen irgendwo gelesen habe.« »Yuma? Yuma?« Sie nickte. Charles lächelte. Die Sache schien sich zu einem lustigen Spiel zu wandeln. Er trat an das Bücherregal mit dem Lexikon und suchte das Wort, wie Edith es getan hatte. Er schlug den Band zu und nahm die Encyclopaedia Britannica im untersten Fach heraus. Nach einer Minute sagte er, weder im Lexikon noch in der Britannica. Ich glaube, das Wort hast du dir ausgedacht. Er lachte. Oder vielleicht ist es ein Wort aus Alice im Wunderland. Nein, es ist ein richtiges Wort, dachte Edith. Aber sie hatte nicht mehr den Mut, es zu sagen. Charles würde ihr doch nicht glauben. Edith war erschöpft und ging gegen 10 Uhr mit einem Buch zu Bett. Sie las noch, als Charles kurz vor 11 ebenfalls hereinkam. In diesem Augenblick sahen sie es beide. Es flitzte vom Fußende des Bettes, deutlich sichtbar, quer über den Teppich, verschwand unter der Kommode und dann, wie Edith meinte, zur Tür hinaus. Auch Charles musste das geglaubt haben, denn er wandte sich schnell um und blickte ins Treppenhaus. »Du hast es gesehen«, stellte sie fest. Mit ausdruckslosem Gesicht machte Charles Licht auf dem Treppenflur, sah sich suchend um und ging dann hinunter. Er blieb etwa 3 Minuten unten, und Edith hörte, wie er mehrere Möbel wegrückte. Dann kam er zurück. »Ja, ich hab's auch gesehen.« Er sah auf einmal blass und müde aus. Edith seufzte und lächelte kaum merklich. Sie war erleichtert, dass er ihr endlich glaubte. »Siehst du, jetzt weißt du, was ich meinte. Ich hab's mir nicht eingebildet.« »Nein«, stimmte er zu. Edith saß aufrecht im Bett. »Das Schreckliche ist, es sieht so unfangbar aus, weißt du?« Charles begann, sein Hemd aufzuknöpfen. »Unfangbar. Was für ein Wort, Kindchen. Nichts ist unfangbar. Vielleicht ist es doch ein Wiesel oder ein Eichhörnchen.« »Konntest du es denn nicht erkennen? Es ist doch genau an dir vorbeigelaufen.« »Ja, aber«, er lachte, »es rannte ja ziemlich schnell. Du hast es doch schon 2 oder 3 Mal gesehen und auch nicht erkannt.« »Hatte es einen Schwanz? Ich konnte nicht sehen, ob es einen Schwanz hatte oder ob der Körper allein so lang ist.« Charles schwieg. Er griff nach seinem Morgenmantel und zog ihn langsam an. »Ich glaube, es ist kleiner, als es aussieht«, sagte er dann. »Es rennt sehr schnell, deshalb sieht es so lang aus. Vielleicht doch ein Eichhörnchen.« »Aber die Augen sitzen vorne am Kopf. Beim Eichhörnchen sitzen sie doch mehr an der Seite.« Charles bückte sich und blickte suchend unter das Bett. Er fuhr mit der Hand über die am Fußende eingesteckte Decke und ebenso darunter. Dann stand er auf und sagte, »Pass mal auf, wenn wir es noch mal sehen, wenn wir es überhaupt gesehen haben.« »Was heißt das, wenn?« »Du hast es doch gesehen, das hast du selbst gesagt.« »Na schön, ich glaub's ja auch.« Er lachte. »Aber wie kann ich wissen, ob mir nicht meine Augen oder Sinne etwas vormachen? Du hattest es ja sehr lebendig beschrieben.« Die letzten Worte klangen fast gereizt. »Also, wenn was?« »Tja, wenn wir es noch einmal sehen, besorgen wir uns eine Katze. Die findet es bestimmt. Wir leihen uns eine aus. Aber nicht den Kater von Masons. Die möchte ich keinesfalls darum bitten.« Sie hatten den Kater der Nachbarn nur mit kleinen Steinchen vom Vogelhaus fernhalten können, als die Blaumeisen flügge wurden. Das hatten die Nachbarn nicht gern gesehen. Sie standen immer noch auf gutem Fuß mit ihnen, aber weder Edith noch Charles wäre es eingefallen, sie um den Kater Jonathan zu bitten. »Wir können doch den Kammerjäger bestellen«, sagte Edith. »Und was wollen wir ihm sagen? Wonach soll er suchen?« »Nach dem, was wir gesehen haben«, sagte Edith leicht verärgert. Vor wenigen Stunden noch hatte Charles selber den Kammerjäger vorgeschlagen. Das Gespräch mit ihm spannte sie auf die Folter und gleichzeitig deprimierte es sie. Es war alles so vage und hoffnungslos. Sie wollte am liebsten schlafen und die ganze Sache vergessen. »Wir versuchen es mal mit einer Katze«, meinte Charles. »Pharaoh hat eine, die hat er von den Nachbarn übernommen. Du weißt doch, Pharaoh ist der Buchprüfer. Er wohnt in der Shanley Road. Er hat die Katze ins Haus genommen, als die Leute nebenan umzogen. Seine Frau mag aber keine Katzen, sagte sie. Hat. »Ich bin auch nicht gerade wild darauf«, sagte Edith. »Wir wollen keine Katze ins Haus nehmen.« »Nein, das nicht. Aber diese könnten wir bestimmt mal leihweise kriegen.« »Sie fiel mir gerade ein, weil Pharaoh sagt, sie wäre so ein fabelhafter Jäger. Es ist übrigens eine Katze, kein Kater. 9 Jahre alt, sagt er.« Am nächsten Abend brachte Charles die Katze mit. Er kam eine halbe Stunde später als sonst, weil er mit Pharaoh nach Haus gefahren war, um die Katze zu holen. Er und Edith schlossen Türen und Fenster und ließen dann im Wohnzimmer die Katze aus dem Korb. Sie war weiß, mit grauscheckigen Streifen und schwarzem Schwanz. Sie blieb steif mitten im Zimmer stehen und blickte ablehnend und mit leicht verdrossener Miene um sich. »Komm, Bussi, komm. Na, komm doch her.« Charles bückte sich, berührte sie aber nicht. »Du bist ja nur für einen oder zwei Tage hier. Haben wir Milch im Hause, Edith, oder Sahne, das wäre noch besser.« Sie machten für die Katze ein Lager in einem Pappkarton, legten ein altes Handtuch hinein und stellten den Karton in eine Ecke des Wohnzimmers. Aber die Katze legte sich lieber ans Fußende des Sofas. Sie hatte das Haus oberflächlich inspiziert und keinerlei Interesse an Winkeln und Schränken gezeigt, worüber Edith und Charles enttäuscht waren. Edith meinte, die Katze sei sicher viel zu alt, um irgendetwas zu fangen. Am nächsten Morgen rief Mrs. Farrow an und sagte, sie könnten die Katze behalten, wenn sie wollten. Es ist ein gesundes Tier und sehr sauber. Bei mir ist es einfach so, dass ich Katzen nicht gern habe. Wenn Sie sie also mögen oder wenn die Katze sie mag... Edith wandte sich mit überreichlichen Dankesworten und Erklärungen heraus. Sie berichtete, warum sie die Katze brauchten, und versprach, Mrs. Farrow übermorgen wieder anzurufen. Sie sagte, sie und Charles hätten den Verdacht, es seien Mäuse im Haus. Sie wollten aber gern sicher sein, bevor sie den Kammerjäger bestellten. Sie war einigermaßen erschöpft nach ihrem Wortschwall. Die Katze verschlief den größten Teil des Tages. Entweder auf dem Sofa oder am Fußende des Bettes oben im Schlafzimmer, was Edith nicht gern sah, aber sie wollte sie nicht reizen und tat deshalb nichts. Sie redete ihr sogar freundlich zu und trug sie auf dem Arm an die offenen Schranktüren, wo sich Pussy jedoch jedes Mal steif abwandte, nicht etwa aus Furcht, sondern aus Langeweile. Den Thunfisch, den Mrs. Farrow angeraten hatte, fraß sie jedoch gern. Freitagnachmittag saß Edith am Küchentisch und putzte Silber, als sie das Ding neben sich über den Fußboden flitzen sah. Es kam von hinten und schoss wie eine braune Rakete durch die Küchentür ins Esszimmer. Sie sah, wie es sich nach rechts wandte und ins Wohnzimmer huschte, wo die Katze lag und schlief. Edith stand schnell auf und trat an die Wohnzimmertür. Nichts war mehr zu sehen. Und auf dem Sofa... lag die Katze mit geschlossenen Augen, den Kopf auf die Pfoten gebettet. Ediths Herz klopfte laut. In die Angst mischte sich nervöse Ungeduld. Einen Augenblick lang hatte sie das Gefühl von Chaos und völliger Verwirrung. Das Tier war hier im Zimmer und die Katze rührte sich nicht. Und um 7 kam das Ehepaar Wilson zum Essen. Sie hatte kaum Zeit, Charles die Sache zu erzählen, weil er sich vorher noch waschen und umziehen wollte und in Gegenwart der Gäste konnte und wollte sie nichts davon sagen, obgleich die Wilsons alte Bekannte waren. Das Gefühl des Chaos wurde zu ohnmächtiger Empörung. Tränen brannten in ihren Augen. Sie stellte sich vor, wie der Abend verlaufen würde, wie nervös und ungeschickt sie sich gewiss benahm. Alle möglichen Sachen würde sie fallen lassen und doch nicht sagen können, was eigentlich mit ihr los war. »Das Juma, das verdammte Juma«, sagte sie erbost mit halblauter Stimme, als sie in die Küche zurückging und trotzig das Silber fertig putzte, bevor sie sich ans Tischdecken machte. Das Dinner verlief dann jedoch sehr gut, ohne zerbrochenes Geschirr und verbrannte Speisen. Christopher und Frances Wilson wohnten am anderen Ende des Dorfes. Sie hatten 2 Söhne von 7 und 5. Christopher war Syndikus bei Pencombe. »Du siehst ziemlich müde aus, Charles«, meinte Christopher. »Habt ihr nicht Lust, am Sonntag mit uns rauszufahren?« Er blickte seine Frau an. »Wir wollten nach Haddon zum Schwimmen und dann ein Picknick machen, nur wir und die Kinder, schön viel frische Luft.« »Ach«, Charles wartete auf eine Ablehnung von Edith, aber sie schwieg. »Vielen Dank, bloß wir wollten eigentlich mit dem Boot raus, weißt du, aber nun haben wir uns eine Katze ausgeliehen und wir können sie wohl nicht gut den ganzen Tag allein lassen.« »Eine Katze ausgeliehen?«, fragte Frances Wilson. »Ja, wir dachten, wir hätten vielleicht Mäuse im Haus, das wollten wir gern feststellen«, meinte Edith lächelnd. Frances sagte noch ein paar Worte über die Katze, dann war das Thema erledigt. »Pussy war jetzt sicher oben«, dachte Edith. »Sie verschwand immer nach oben, wenn Fremde ins Haus kamen.« Später, als die Gäste fort waren, erzählte Edith ihrem Mann von dem Tier, das sie wieder in der Küche gesehen hatte, und von der Katze, die so gleichgültig auf dem Sofa liegen geblieben war. Tja, das ist ja das Dumme. Es macht keinerlei Geräusch, meinte Charles und runzelte die Stirn. Bist du auch ganz sicher, dass du es gesehen hast? So sicher wie, dass ich es überhaupt jemals gesehen habe, erwiderte Edith. Lass uns noch ein paar Tage abwarten mit der Katze, schlug Charles vor. Am nächsten Morgen, Samstag, kam Edith gegen 9 von oben, um Frühstück zu machen, und blieb erstarrt stehen, als ihr Blick auf den Fußboden im Wohnzimmer fiel. Da lag das Yuma. Tot. Zerfleischt am Kopf und Bauch und Schwanz. Vom Schwanz war nur noch ein zernagter Stumpf von etwa 5 Zentimetern Länge zu sehen. Vom Kopf gar nichts. Es war keiner da. Das Fell war braun, an den noch blutig feuchten Stellen fast schwarz. Edith drehte sich um und lief die Treppe hinauf. »Charles!« Er war wach, aber noch verschlafen. »Ja, was ist?« »Die Katze hat es gefangen. Es liegt unten auf dem Fußboden, mitten im Zimmer. Bitte komm doch runter, ja? Ich kann nicht, wirklich.« »Aber natürlich, Liebes.« Charles warf die Decke zurück und war schon aus dem Bett. Sekunden später war er unten. Edith folgte ihm. »Ganz schön groß«, sagte er. »Was ist es?« »Das weiß ich nicht. Lass, ich hole die Schaufel.« Er ging in die Küche. Edith sah ihm in einiger Entfernung zu, wie er alles mit Hilfe einer zusammengerollten Zeitung auf die Kehrichtschaufel schob. Er betrachtete das blutige Häufchen, die zerbissene Luftröhre, die Knochen. Die Füße hatten kleine Krallen. »Was ist es, ein Wiesel?« fragte Edith. »Keine Ahnung. Wirklich, ich weiß es nicht.« Charles wickelte die Reste eilig in Zeitungspapier. »Ich werde es in den Mülleimer tun. Montag ist doch Müllabfuhr, nicht wahr?« Edith antwortete nicht. Er ging durch die Küche und sie hörte den Deckel des Mülleimers klappern, der draußen vor der Küchentür stand. »Wo ist die Katze?« fragte sie, als er wieder hereinkam. Charles wusch sich die Hände am Spülstein. »Keine Ahnung.« Er nahm den Mopp, ging damit ins Wohnzimmer und scheuerte die Stelle, wo das Tier gelegen hatte. »Stark geblutet kann es nicht haben. Ich sehe hier überhaupt kein Blut.« Während sie noch beim Frühstück saßen, kam die Katze durch die vordere Haustür. Edith hatte sie geöffnet, um das Wohnzimmer zu lüften, obgleich sie keinerlei Geruch festgestellt hatte. Die Katze hob kaum den Kopf, blickte sie müde an und gab ein langes »Miau« von sich. Den ersten Ton, seit sie im Hause war. »Brave Pussy«, sagte Charles laut, »eine ganz brave Pussy bist du.« Aber die Katze wich der Hand aus, die sie streicheln wollte, und schlich langsam in die Küche, wo der Napf mit dem Thunfisch stand. Charles lächelte Edith zu, und sie bemühte sich, das Lächeln zu erwidern. Ihr Ei hatte sie aufgegessen, aber von dem Toast brachte sie keinen Bissen mehr hinunter. Nach dem Frühstück holte sie den Wagen aus der Garage und machte ihre Einkäufe, aber es geschah wie in einem Nebel. Sie ging umher und grüßte wie üblich die Bekannten, die sie unterwegs traf, nur spürte sie keinerlei Kontakt zwischen sich und den anderen. Als sie nach Hause kam, lag Charles angezogen auf dem Bett, die Hände hinter dem Kopf verschränkt. »Ich wusste gar nicht, wo du warst«, sagte Edith. »Oh, entschuldige, ich war ein bisschen müde.« Er setzte sich auf. »Nichts zu entschuldigen, schlaf doch ruhig, wenn du müde bist.« »Ich wollte die Spinnenweben aus der Garage rausmachen und mal gründlich durchfegen.« Er stand auf. »Bist du nicht froh, Kindchen, dass das Ding nun weg ist?« fragte er und zwang sich zu einem Lachen. »Doch, natürlich, weiß Gott, ja.« Aber ihr war immer noch deprimiert zumute, und sie merkte, dass es Charles ebenso ging. Zögernd blieb sie in der Tür stehen. »Was es wohl für ein Tier war, das würde ich doch gern wissen.« »Wenn wir bloß den Kopf gefunden hätten«, dachte sie. Aussprechen konnte sie es nicht. »Der Kopf musste doch noch irgendwo auftauchen, im Haus drinnen oder im Garten. Den Schädel konnte die Katze nicht gefressen haben.« »So was Ähnliches wie ein Wiesel, meine ich«, sagte Charles. »Wir können die Katze jetzt zurückbringen, wenn du willst.« Sie beschlossen noch bis morgen zu warten und dann die Farrows anzurufen. Pussy schien jetzt zu lächeln, wenn Edith sie ansah. Es war ein müdes Lächeln. Oder saß die Müdigkeit nur in den Augen? Sie war immerhin 9 Jahre alt. Edith blickte immer wieder zu ihr hinüber, als sie an diesem Wochenende ihrer Arbeit nachging. Die Katze hatte jetzt ein anderes Gesicht. Sie sah aus, als habe sie ihre Aufgabe pflichtgemäß erfüllt und wisse das auch, sei aber nicht besonders stolz darauf. Es war komisch, aber Edith hatte das Gefühl, als bestehe da ein Bündnis zwischen der Katze und dem Yuma oder was immer es für ein Tier gewesen war. Als seien die beiden so etwas wie Bundesgenossen oder seien es gewesen. Beide waren Tiere und hatten einander verstanden. Das eine, das Stärkere, war der Feind, das andere die Beute. Und die Katze hatte das Tier gesehen, vielleicht auch gehört, und hatte ihre Krallen in seinen Leib geschlagen. Vor allem hatte die Katze keine Angst gehabt, wie sie und sogar Charles Angst gehabt hatten. Und während ihr das alles durch den Kopf ging, wurde es Edith klar, dass sie die Katze nicht mochte. Sie sah so mürrisch aus, so voller Misstrauen. Und bestimmt mochte die Katze sie und Charles auch nicht leiden. Edith hatte sich vorgenommen, am Sonntagnachmittag gegen 3 mit Mrs. Farrow zu telefonieren, aber Charles ging nach Tisch selbst an den Apparat und sagte, er werde anrufen. Sie hatte etwas wie Angst davor, auch nur Charles Teil des Gesprächs mit anzuhören, doch sie blieb mit der Zeitung auf dem Sofa sitzen und hörte zu. Charles bedankte sich zunächst überschwänglich und berichtete, die Katze habe ein Tier gefangen, das wie ein großes Eichhörnchen oder ein Wiesel aussehe. Das sei sehr erfreulich, aber behalten wollten sie Pussy nun doch nicht, so nett sie auch sei. Konnten sie sie heute zurückbringen, so gegen 6? Ja, aber die Sache ist ja nun erledigt, wissen Sie, und wir sind Ihnen schrecklich dankbar, aber... »Ja, ganz bestimmt. Ich werde mich im Betrieb mal umhören, ob dort jemand eine Katze gebrauchen kann.« Er legte den Hörer aufatmend hin und öffnete seinen Kragen. »Uff, das war ein Stück Arbeit. Ich komme mir richtig schäbig vor. Aber es hat doch keinen Zweck zu behaupten, dass wir die Katze behalten möchten, wenn wir sie doch los sein wollen, findest du nicht?« »Ganz bestimmt. Aber wir müssten ihnen irgendwas mitbringen.« »Eine Flasche Wein oder sowas?« »Ja, das ist eine gute Idee. Haben wir noch Wein?« »Nein, Wein war nicht mehr da. An ungeöffneten Flaschen fand sich nichts als eine Flasche Whisky, die Edith befriedigt zum Mitnehmen vorschlug. »Sie haben uns ja wirklich einen großen Gefallen getan,« meinte sie. »Ja, das stimmt,« sagte Charles lächelnd. Er wickelte die Flasche in eins der grünen Seidenpapiere ein, die der Weinhändler immer zum Verpacken benutzte, setzte die Katze in ihren Korb und machte sich auf den Weg. Edith hatte keine Lust mitzukommen, aber er sollte ja nicht vergessen, auch in ihrem Namen herzlich zu danken. Sie setzte sich mit der Zeitung aufs Sofa und versuchte zu lesen, doch ihre Gedanken waren nicht bei der Sache. Die Augen schweiften durch das leere Zimmer, über die unteren Treppenstufen, und durch die Wohnzimmertür. Es war ganz still im Haus. Nun war es tot, das kleine Yuma-Baby. Warum sie es sich immer als Baby vorstellte, wusste sie nicht. Was für ein Baby überhaupt? Aber für jung hatte sie es immer gehalten, wenn auch gleichzeitig für grausam. Und es hatte die ganze Bosheit und Tücke der Welt gekannt. Der menschlichen und der tierischen Welt. Das Genick war ihm durchgebissen worden von der Katze. Sie hatten den Kopf nicht gefunden. Edith saß noch auf dem Sofa, als Charles zurückkam. Langsam trat er ins Zimmer und ließ sich in den Sessel fallen. »Du, sie wollten sie eigentlich gar nicht wiederhaben.« »Wieso? Was meinst du?« »Tja, es ist nicht ihre eigene Katze, weißt du. Sie haben sie nur aus Freundlichkeit übernommen, als die Leute von nebenan wegzogen. Die sind nach Australien ausgewandert und konnten die Katze nicht mitnehmen. Nun treibt sie sich so ein bisschen in beiden Häusern herum. Aber ihr Futter bekommt sie bei den Farrows. Eigentlich traurig. Unwillkürlich schüttelte Edith den Kopf. Ich mochte sie nicht, Charles. Und für eine neue Familie ist sie auch schon zu alt. Meinst du nicht? Kann sein, ja. Na, verhungern wird sie jedenfalls nicht bei den Farrows. Würdest du uns wohl einen Tee machen, Kindchen? Das wäre mir lieber als was Alkoholisches. Abends rieb sich Charles die rechte Schulter mit Rubriment ein und ging dann früh ins Bett. Edith wusste, er fürchtete einen Rückfall des alten Rheumaleidens. »Ich werde alt, du«, sagte er. »Jedenfalls komme ich mir heute Abend richtig alt vor.« Edith ging es ebenso. Melancholie hing über ihr. Sie stand vor dem Spiegel im Bad und besah sich die kleinen Falten unter den Augen, die ihr heute stärker auffielen als sonst. Der Sonntag war anstrengend gewesen. Aber das Grauen war nun aus dem Haus, das war eine große Erleichterung. Fast 2 Wochen hatte sie in Angst gelebt. Das Humor war tot. Und jetzt wusste sie auch, was das alles zu bedeuten hatte. Oder konnte es jedenfalls zugeben. Das Humor hatte die Vergangenheit zurückgebracht. Eine dunkle, böse Schlucht. Es hatte die Zeit zurückgebracht, da sie ihr Kind verloren hatte. Absichtlich. Charles' bitterer Kummer war wieder lebendig geworden und seine zur Schau getragene Ungerührtheit. Ihre alte Schuld war aufgestanden. Und Charles, war es ihm vielleicht ebenso ergangen? Kein Mensch, kein Erwachsener auf der ganzen Welt hatte eine völlig einwandfreie Vergangenheit, eine Vergangenheit ohne Schuld und Fehl. Ein paar Tage später war Charles eines Abends dabei, mit dem Gartenschlauch die Rosen zu wässern, als er plötzlich in dem runden Loch des Vogelhäuschens ein Tiergesicht erblickte. Es war genau das gleiche Gesicht wie das andere, von Edith beschriebene, das er nie aus dieser Nähe gesehen hatte. Starre schwarze Augen, ein rabiater kleiner Mund und die argwöhnische Bosheit, von der Edith so beeindruckt gewesen war. Charles vergaß den Schlauch. Das Wasser spritzte hoch gegen die Mauer. Er ließ den Schlauch fallen und wandte sich zum Haus, um den Wasserhahn abzustellen. Dann wollte er sofort das Vogelhaus abnehmen und nachsehen, was darin war. Gleichzeitig fiel ihm ein, dass das Kästchen ja gar nicht groß genug war für ein Tier, wie es die Katze gefangen hatte. Das konnte es also nicht sein. Er lief auf das Haus zu und hatte es fast erreicht, als er Edith sah. Sie stand in der Tür und blickte auf das Vogelhaus. Da ist es schon wieder. Ja. Er drehte den Wasserhahn zu. Jetzt werd ich mir mal ansehen, was das ist. Eilig ging er auf das Vogelhaus zu, doch auf halbem Wege blieb er stehen und starrte auf die Gartenpforte. Durch die offene Tür kam Pussy. Zerzaust und erschöpft. Fast beschämt sah sie aus. Sie kam mit normalen Schritten und trottete dann etwas mühsam und mit gesenktem Kopf auf Charles zu. »Sie ist wieder da«, sagte er. Edith fühlte den Schleier aus dunkler, würgender Angst, der auf sie zukam. Es war alles so vorausbestimmt, so fürchterlich unabwendbar. Mehr Humas würden kommen. Immer mehr. Wenn Charles jetzt gleich das Vogelhaus ausschüttelte, dann war natürlich nichts darin. Dann würde das Humor wieder im Hause auftauchen und Pussy würde es wieder fangen. Sie und Charles waren ihm ausgeliefert. Sie konnten ihm nicht mehr entrinnen. »Stell dir vor, die hat den ganzen Weg allein zu uns zurückgefunden. 2 Meilen!« Charles nickte seiner Frau überrascht lächelnd zu. Aber Edith musste die Zähne zusammenbeißen, um nicht laut aufzuschreien.